mit rosiger Wang. Ihr Herz hat mir manche geweiht. Ihr Herz hat mir manche geweiht. Das war eine köstliche Zeit. Das war eine köstliche Zeit. Wenn's wieder so würde, bis einstens wohl war, wo das Schwert nur für recht sicher hob, wo geschlagen im Kampfe die sündige Schar, wie Spreu vor dem Winde zerstob. Wenn Redlichkeit käme als Waffenschmied und schlieg auf den Amboss und Glut umsprüht, ein Schwert nur dem Guten geweiht. Ein Schwert nur dem Das wär